Marcel Fischer. Da bin ich wieder. Es geht in einen weiteren Musicblock. Und in circa 25 Minuten geht es weiter mit dem Gespräch. Dirk Zöllner. Natürlich auch die Kollegen Markus Gorstein und André Gensicke. In diese Stunde gehen wir mit einem Text von Werner Kamer und einem Text von Jürgen Eger aus dem Jahr 1983, das Jahr 2000. Und der ist doch Wirklichkeit geworden. Das Jahr 2000. Und die erste Jeans-Generation sitzt in den Altersheimen und spielt Monopoly. Langhaarige Greise mit Stirnbändern und Folkloreketten rock'n'rollen mit 70-jährigen Knackärschen, so gut es eben geht, nach der Musik aus ihrer Jugendzeit, die ihre Enkel nur naserümpfend und ohrenstopfend aushalten. Elvis kommt aus dem Musikcomputer, zitternde Stimmen schluchzen, Love Me Tender. Aber Tender hat gerade erst gestern und zwei Tage hintereinander geht nicht mehr. Aha, da sitzen sie und spielen Monopoly. Jürgen Eger schon immer ein Querdenker und hat Recht behalten. Jetzt Pension, Volkmann. Nach einem Text von Werner Kamer den ganzen Tag. Und danach testen wir das mal mit dem Rentner. Den ganzen Tag gehorsam buckeln und abends dann am Bierglas nuckeln. Das ist ein Leben, ja. Den ganzen Tag sich untergeben und abends sich im Suff erheben. Das ist Leben. Den ganzen Tag verbissen schweigen und abends seine Muskeln zeigen. Das ist Leben. Den ganzen Tag lang sich verpissen und abends alles besser wissen. Das ist Leben. Das ist Leben. Den ganzen Tag im Kreuze klemmen und abends dicke Weiber stellen. Das ist Leben. Den ganzen Tag Verständnis heucheln und abends Kreaturen meucheln. Das ist Leben. Ja, ja, ja. Buckeln. Buckeln. Und daneben. So fein. Ein bisschen schweigen. Muskeln zeigen. Sich verpissen. Besser wissen. Im Kreuze klemmen. Dicke Weiber stemmen. Verständnis heucheln. Kreaturen heucheln. Buckeln. Buckeln. Und ergeben. Im So fein. Schwein! Muskeln zeigen! Muskeln! Muskeln! Muskeln! Ich war pissen! Besser wissen! Im Kreuze klemmen durch die Geweiberstämme! Eine meiner Lieblings-LPs der 80er Jahre, Pension Volkmann, Texte von Werner Kamer, brillant musikalisch umgesetzt, den ganzen Tag. 30 Minuten Nonstop Europe's Alternative Music auf Radio Marabu und in Würde gealtert sind die Rolling Stones. Dieses Blues-Album fand ich sehr gut aus dem vergangenen Jahr, daraus eine Marabu Nummer 1, Just Your Fool. I love you, babe. I know. Kurzwelle. Du magst doch auch Schwarz-Weiß-Fotos. Radio Marabu. Alternative Music. Good morning! Auf Radio Marabu. Auf Radio Marabu. So we'll sit and watch the beauty of the angel. ich war, solange ich denken kann, ein Schlüsselkind. Und niemand hat mich je gefragt, wie ich das wohl find. Die Alten hatten wenig Zeit für ihren Sohn und kamen siegestresst nach Haus, schlief ich meistens schon. Ich war, solange ich denken kann, auf mich gestellt. So war die Welt, in die ich kam. weinen, sie lachen und anderswo. Was mich am Leben hält und das bringt sie um. Wir sind uns manchmal fremd. Hallo, hier ist Maschine von den Pudis. Ihr hört Radio Marabu. Kindheit, Jugend, Ewigkeit und am Himmel von Berlin. Hier tobt laut der Geist der Zeit, hier wo ich zu Hause bin. Mauerjahre, Mauerfall und am Himmel von Berlin. David Bowie, Tony Kral, innen und ich mittendrin. Will ich gehen, ich geh nicht fort. Berlin, ich bleib für immer hier. Ich lebe fest an dir. Du gehörst zu mir. Ich gehör zu dir. Und bis zum letzten Atemzug hol ich meine Luft bei dir, mein Berlin. Spiele, Love Parade und am Himmel von Berlin. BER kommt viel zu spät, fliegt einfach woanders hin. Abendmahl beim Italiener und am Himmel von Berlin. Kennedy war ein Berliner, wie gut er. 30 Minuten Nonstop Music Block. Text von Jürgen Eger, Pension Volkmann. Nach einem Text von Werner Kramer, die Rolling Stones, Breeders, Calexico und ebenfalls Texte von Werner Kramer, NO55 und die M. Jones Band. Messerstechereien täglich am Alex, nicht bei Maschine. Er genießt den Himmel von Berlin. Wir genießen Dirk Zöllner, Dirk und das Glück, Teil 2. Zweite Stunde Sendung mit Dirk Zöllner, Dirk und das Glück. Markus ist natürlich auch noch dabei. Wir reden über Crowdfunding. Die CD entstand auch über Crowdfunding. Für alle, die das nicht so genau einordnen können, ich bin da auch so ein bisschen zu langsam Treter. Was ist das eigentlich genau? Wie funktioniert das? Crowdfunding ist eine wunderbare Sache. Also in Ermangelung der guten Könige, die ein bisschen knickrig sind, also der großen Könige, die für Kultur eigentlich zuständig wären, machen das die Leute selber. Und da geht es nicht nur um Musik, sondern wenn jemand eine Idee hat, eine schöne Erfindung hat, gemacht hat und nicht weiß, wie er das realisieren soll, weil ihm das Geld fehlt oder wenn beispielsweise ein Club eine besondere Idee hat, beispielsweise nur Jazz spielen will und trotzdem überleben möchte, dann dann macht man einen kleinen Imagefilm und spricht die Leute über Internet an, guckt mal, wir haben das und das vor. Und wenn die Leute daran interessiert sind, gehen die in Vorleistungen, hauen sogar noch was rauf. Das heißt also, kaufen beispielsweise im Vorfeld schon ein Album und bezahlen dafür statt 15 Euro vielleicht mal 30 Euro. Und somit kann man Dinge realisieren. Bei uns in unserem Fall war es so, wir haben angefangen zu produzieren und haben eine kleine Plattenfirma gewählt, die uns einen kleinen Vorschuss gegeben hat auf unsere Lizenzen. Den haben wir komplett reingehauen, reingebuttert und haben gemerkt, da kommen wir nicht weiter. So können wir das Album nicht fertigstellen. Das haben wir spätestens nach 20 Tagen haben wir diese Summe vertrunken und aufgegessen. Und wir brauchten einfach ein bisschen Kohle, um ein paar Sachen zu machen. Außerdem ist es ja auch immer blöd, ist ja bei unseren letzten Alben auch gegangen, obwohl wir bei einer größeren Firma waren. Letztendlich wird die zwar mit abgeschmissen, aber es passiert nicht allzu viel. Letztendlich stellt man sich die CD schön ins Regal und hat das für seine 500 Fans, die man vielleicht so versammelt hat, die stellen sich das auch schön ins Regal, dann hat sich's. Und wir wollten uns auch selber Promoter kaufen. Und das haben wir und selber Video machen und ein kleines Bühnenbild und allem drum und dran. Und dann haben wir das durchgezogen. Aber ganz so einfach ist es auch nicht. Es war von Erfolg gekrönt. Aber es ist eine ungeheure Arbeit. Eine ungeheure Arbeit, diesen Imagefilm herzustellen, diese Dankeschöns, die für die Leute da sind, letztendlich zu verschicken und sowas, da haben wir uns völlig übernommen. Wir waren ja auf immer im Grunde genommen wie auf dem Postamt. Ja. Und nächstes Mal haben wir vielleicht eine Logistik, aber beim ersten Mal hat uns das fast aufgefressen. Die mithelfenden Bürgerinnen und Bürger stehen auf jeden Fall auch drauf auf dem Album. Das ist wirklich großartig. Wir waren natürlich auch teilweise wirklich in absoluten im Glücksrausch. Und das ist natürlich auch bindend. Also die Leute haben das Gefühl, dabei zu sein und mitzumachen. Und es ist einfach mal Fakt. Und die Leute hätten das nicht machen können. Ich bin ja nur auch schon sehr lange dabei. Kenne noch die Popcom-Zeit aus Köln. Der absolute Überfluss der Musikindustrie. Ich habe heute noch Viva-Blöcke und Warner-Kugelschreiber. Crowdfunding ist so ziemlich das Gegenteil. Was bedeutet das eigentlich für die Kultur mittelfristig? Ist das für die junge Künstlergeneration mittel- und langfristig ein Weg? Oder was meinst du? Ich sehe das momentan als die einzige Möglichkeit. Wenn der Papi nicht Millionär ist, muss man sowas machen. Ansonsten ist ja die Musikindustrie ist ja nicht, die fördert ja keine Kunst in dem Sinne, sondern die fördern den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja. Was auch Kunst sein kann, unter anderem. Ich möchte es nicht grundsätzlich schlecht machen. Aber eigentlich ist es ja auch eine Unmöglichkeit, dass sich ein junger Künstler erstmal erniedrigen muss, bevor er zum Star wird. Der muss sich also durch irgendwelche Sendungen durchschleifen, wo er erstmal in die Scheiße getreten wird, um dann wieder wie Phönix aus der Asche hervorzutreten für ein halbes Jahr. Und nur weil die Fresse irgendwie die Leute 2 Monate lang gesehen haben, glauben sie, dass der interessant ist. Und der arme Mensch oder junge Künstler glaubt selber. Und seine zweite Karriere ist dann die eines Psychowracks beim Psychodoktor bis zum Lebensende, weil er das nicht verkraften kann, dass er da oben mal kurz geschnuppert hat und ein bisschen Gott sein konnte und dann wieder im Arsch ist. Insofern ist Crowdfunding, ich denke schon, die einzige Möglichkeit momentan. Große Plattenfirmen sind nicht mehr daran interessiert, Experimente zu wagen. Ich bin auch so ein bisschen eher pessimistisch, was das angeht. Ich kenne das Listener Support auch vom US-Radio. Da gibt es ja diese Listener Support Radio Station. Wir haben einen Kollegen bei Radio Marabu aus San Jose, aus San Francisco. Der hat so einen Sender oder der betreibt so einen Sender. Und da sterben natürlich auch jede Woche mehr Sender. Und das wird immer schwieriger am Markt zu behalten. Wir kommen jetzt aber zu einem wunderschönen Lied. Das ist ein altes Lieblingslied von Zöllner. Für mich persönlich. Immer einer. Das ist einer deiner Immergrüns, den wir seit vielen Jahren regelmäßig im Programm spielen können. Da kann ich jetzt Markus zu befragen. Immer einer. Weil du schon sagst, Immergrün, und ich schreie auch nach dem Mikrofon bei dem Lied, weil ich mir das so ein bisschen selber ans Revier hefte, dass dieser Song auf dem Album ist. Denn ja, Scholle hat ja vorhin schon gesagt, Glück ist für ihn Veränderung. Und das heißt, alte Songs ausgraben, gerade so ein Song wie Immer einer, der nur wirklich so ein, so ja... Also in Scholles Geist wahrscheinlich so eine Art Grabstein schon ist, ja. Also so ein eingraviert Zöllner, immer einer, Karma, das gehört irgendwie zusammen. Und ich habe im Studio wirklich, ich glaube, 4 Tage lang gebettelt. Wirklich gebettelt. Ich hab mich, und das ist nicht meine Art, ja, ich bin ja auch ein eitler Schnösel, immer wieder zu Gensi und zu Scholle zu gehen und zu sagen, können wir bitte jetzt mal einfach mal nur kurz mal einen Take aufnehmen? Das wäre so schön, weil für mich ist immer einer der größte Texte, den Werner Kramer jemals geschrieben hat. Und der fasst alles zusammen, was Beziehung bedeutet. Erbarmungslos. Ja, fast im Prinzip zusammen, dass man es eigentlich nie irgendwie allen recht machen kann. Da kann man auch weiter drüber nachdenken. Ich habe da auch immer sogar weiter gedacht, aber das war natürlich so eine Manie in den 80er Jahren, dass man aber weiter gedacht hat irgendwie. Wir spielen es jetzt, immer einer. An die fernen Inseln des Glücks, friedlich verstorbene Stunden, statt deinem nach Seeluft schmeckendem Fell, lecke ich mir meine Wunde. Wir sind einander so fremd, dass ich frag, wieso wir im selben Bett schlafen. Ich denk mir für dich Gemeinheiten aus und du dir für mich die Strafen. Immer einer öffnet das Fenster und der andere fängt an zu frieren. Immer einer kann's locker ertragen und der andere nur auf allen Vieren. Wir zwei reißen nie mehr eine Blüte vom Strauch und zählen die Blütenblätter. Du atmest meinen, ich deinen Rauch und keiner hofft noch auf gut Wetter. Die Liebe ist um und die Lust ist um, zwei runtergeblutete Kerzen und jeder des anderen Publikum im Theater der boshaften Herzen. Öffnet das Fenster und der andere fängt an zu frieren. Immer einer kann's locker ertragen und der andere nur auf allen Vieren. Immer einer macht das Licht an und der andere wird hässlich dabei. Immer einer macht, dass er wegkommt und der andere kommt um statt frei. Schlag mich lieber tot, doch tu mir nicht weh, sonst werd ich ein Mädchen Hasser. Barmherzig lässt du dich besteigen von mir, ich schwimme in gefrorenem Wasser. Das große Gefühl nahm den Weg, den es kam, das seltene Wunderbare. Ich leg meinen Arm um eine Laterne und kotze 6 Bier und 6 Klare. Immer einer öffnet das Fenster und der andere fängt an zu frieren. Immer einer kann's locker ertragen und der andere nur auf allen Vieren. Immer einer an und der andere wird hässlich dabei. Immer einer macht, dass er wegkommt und der andere kommt unstatt frei. Immer einer, Dirk und das Glück, das Album hier auf Radio Marabu. Wir kommen jetzt zu einem Problemlied, sehr gut geklärt. Die Frauen sind nämlich eigentlich schuld daran, du mästest mich. Ja, ich denke, ich bilde mir ein, das hat er mir auch auf dem Leib geschrieben. Also ich habe vor etwa 5 Jahren bin ich aus der Pubertät rausgekommen und mit dem Erwachsensein habe ich festgestellt, dass es auch eine Mitte gibt im Leben. Also ich bin immer so ganz nach oben in die Euphorie katapultiert und dann irgendwie in der Gosse gelandet. Also es ist immer hin und her bei mir, so extrem. Jetzt habe ich die Mitte entdeckt, da ist auch was zu sehen. Also da, zum Beispiel, wenn man so kocht, ganz langsam. Oder ich habe, um es mal so genauer zu sagen, ich bin mal wieder mit einer an einer meiner favorisierten Kriegerinnen gescheitert, weil ich ein Faible für Kriegerinnen habe. Und da hat sich ein junges Mädchen angeboten als meine Krankenschwester. Und die hat es wirklich mit mir Jammerlappen irgendwie 1,5 Jahre lang ausgehalten. Und es ist ein ganz stilles Wesen, was ich normalerweise vielleicht bei meinem Kriegerinnen-Faible eben wahrscheinlich übersehen hätte. Und die hat mir die Mitte gezeigt. Und wir sind mittlerweile ein Paar. In 2 Monaten wird sie Mutti. Und die hat mir ganz viel gezeigt, was ich vorher nicht wusste. Sie und meine jüngste Tochter, die aufgrund der Trennung halbzeitig bei mir ist. Die anderen Kinder habe ich ehrlich gesagt zwar abgeknutscht und gespielt, aber ich habe doch die sämtliche Erziehung und den Ernst der Sache immer den Müttern überlassen und bin einfach weitergezogen mit meiner komischen Zirkuskarawane. Ja, und jetzt bin ich außerdem eben noch alleinerziehender Vater geworden und das ist wunderbar. Und da habe ich die Mitte kennengelernt. Oh, was da alles gibt. Blumen, Kuchen, Kaffee. Und es ist wichtiger als alles andere. Wahnsinn. Also weißt du, was ich kürzlich mal hören musste in Bezug auf meine sehr glückliche Beziehung? Der Hahn wird auf der Henne fett. Und in diesem Sinne, du mästest mich. Du mästest mich, ich nehme zu. Ich werde nie mehr schlank sein. Nie so schlank wie du, wann wir auch ausgehen. Du erntest den Applaus, denn neben mir sieht einfach jede Klasse aus. Du mästest mich. Du mästest mich. Du mästest mich, ich werde fett. Du legst mir immer Schokoriegel auf das Bett. Wofür belohnst du mich? Was hab ich dir getan? Wann brauch ich ein zweites Ticket für die Bahn? Du mästest mich. Du mästest mich. Du mästest mich. Ich werde schwer und schwer vermittelbar. Nach dir geht gar nichts mehr. Wer außer dir stemmt noch mich super schwer, Mann? Ich fress dir aus der Hand. Du legst es darauf an. Du mästest mich. Du mästest mich. Du mästest mich. Ich werde breit. Ich werfe Schatten wie eine Sehenswürdigkeit. Mein Bauch und Bodybuilding, das ist zweierlei. Wenn ich mal platze, gibt's ne Riesensauerei. Dann wischst du auf, auf, so ist der Lauf. Dann wischst du 7 Tage lang die Wohnung auf. Dann musst du tapezieren, hör auf meinen Rat. Und brauchst am Ende noch neues Laminat. mästest mich. Du mästest mich. Du mästest mich. Du mästest mich. Ich nehme zu, ich werde nie mehr schlank sein. Nie so schlank wie du, wann wir auch ausgehen. Du erntest den Applaus, denn neben mir sieht einfach jede Klasse aus. Du mästest mich. Du mästest mich. Du mästest mich. Denn neben mir sieht einfach jede Klasse aus. Du mästest mich, die Zöllner, auf Radio Marabu, Dirk und das Stück. Das Ende des Albums wird auf jeden Fall etwas direkter, etwas politischer. Es sind drei sehr, sehr gute Stücke, die wir noch spielen können. Ghetto. Ghetto ist auch ein wirklich sehr aktueller Text. Also da geht es ja darum, dass die, es geht im Grunde um sowas wie Mauern bauen, um unsichtbare Mauern. Man merkt es sehr viel in Berlin, gerade beim Kollwitzplatz, den habe ich dabei immer vor Augen, komischerweise bei diesem Song, wo man auf der Straße, sagen wir mal, auch Leute aus der, naja, Politiker sieht und Leute, sagen wir mal, die im Grunde genommen mit ihrem Vermögen völlig abseits der eigentlichen Menschen leben, die aber auch dabei wollen. Die haben ja auch das Bedürfnis, in einen Kaffee zu gehen und wollen nicht auf ihrer Insel in den Malediven leben oder sonst wo. Und die tun so ganz normal und dann verschwinden sie irgendwie hinter Panzerglas und hinter fetten Mauern. Und man sieht beispielsweise am Kollwitzplatz da, wo die Reichen ihre Kinder haben, da sieht man regelrecht so etwas wie Staatssicherheit rumstehen. Also so, ja. Man ist mal ganz sehr an früher erinnert. Da sind überall Aufpasser, dass den süßen Belgern nichts passiert. Und das ist schon grotesk. Das ist aber wiederum auch eine Chance, sehe ich ja. Also wenn die dabei sein wollen, müssen sie ja irgendwie früher oder später teilen. Sonst können sie nicht mehr dabei sein. Beim Kollwitzplatz denke ich immer an den Film Käthe Kollwitz mit der Jutta Hovejak, die da langläuft. Und diesen Widerspruch zu heute, den sehe ich auch. Wir spielen es jetzt, Ghetto. Behütet üben die Bäger der Reichen, das Balgen und Beißen an ihresgleichen. Sie spielen wie Profis mit kostbaren Sachen, die schon kleine Sieger aus ihnen machen. Ihre Väter mästen Mätressen mit schwerem Schmuck und fettarmem Essen. Der Luxus lockt Gourmets an und Diebe, Wachleute laufen rund für die Liebe. Wie schützt man sich vor der Welt? Sein kleines und sein großes Geld. Eigentumsfrage, den Rotwein bewacht ne Alarmanlage. Im Opernhaus gibt's auf Karte Kultur, der Hund übernimmt das Heim bis 1 Uhr. Bei Otto Normal ist auch was zu holen, Flatscreens und Smartphones und Spielekonsolen. Man panzert sein Heim der Langfinger wegen mit habgierhemmenden Blechbeschlägen. Wie schützt man sich vor einer Welt? Adelte Herren und Damen hinter Klingeln mit falschen Namen wollen schon in der Nähe der Bürger bleiben, wenn auch hinter schussfesten Scheiben. Ihre Beschützer sind fast nicht zu sehen, wenn die Würdenträger zum Biomarkt gehen. Die haben zwar eine Wahl gewonnen, doch Misstrauen hat Netze um sie gesponnen. Wie schützt man sich von der Welt? Ghetto aus dem Album Dirk und das Glück, Zöllner trifft Karma. Ein sehr, sehr starker Text, die Sehnsucht des Soldaten in dem Stück Bleifrei. Der Soldat, der eigentlich nur überleben will. Ja, ich finde auch ein Wunder. Eigentlich habe ich lange Zeit Probleme gehabt, überhaupt so engagierte Antikriegstexte zu ertragen. Es ist ja so ein typisches Ding der 80er gewesen, da gab es vielleicht so eine kleine Überdosis, gerade im Osten mit den Auftragswerken für Rock für den Frieden und so weiter. Aber hier ist eben wirklich ein großer Wurf gelungen, weil dieser Text ist irgendwie beängstigend. Wenn man hört ja oft so, bei der Bundeswehr kann man gut verdienen und das war ja, sagen wir mal, bis Mitte der oder bis zur Jahrtausendwende ja auch noch verständlich. Da war es ja irgendwie so eine Art Pflegearmee oder sowas. Aber irgendwann ist ja Deutschland dann doch wieder eingestiegen in das internationale Kriegsgeschehen. Und spätestens in diesem Moment ist es eine sehr fragwürdige Sache, ob man sich als Söldner verdingt und dann letztendlich für ein paar Kröten, die vielleicht sein Leben aufs Spiel setzt, indem man für die Interessen anderer irgendwo hingeschickt wird. Und das ist natürlich eine Sache, da wird eben ganz heiß im Gesicht, wenn es jemand erzählt. Zum Beispiel habe ich da einen Cousin, der für die Bundeswehr arbeitet und sowas erzählt. Ja, da verdiene ich Geld und so. Und man kennt mittlerweile auch genug Leute, die irgendwo in irgendeinem Einsatz waren und die traumatisiert zurückkommen. Man weiß es nur vom Hörensagen von amerikanischen Soldaten, die irgendwo in Vietnam waren oder sonst was. Und jetzt kommt diese Realität auch zu uns. Das stimmt, in den 90er Jahren habe ich das auch so empfunden, da war so eine gewisse Überdosis da, aber jetzt hat sich die Zeit unglaublich stark verändert und ich hadere auch ganz stark damit, wenn ich Werbung für die Bundeswehr sehe und das Ganze wie so ein Actionfilm, wie ein amerikanischer aufgemacht ist, ist meines Erachtens für Deutschland meines Erachtens ein sehr merkwürdiger, schwieriger Weg, den man vielleicht umschreiben könnte mit nicht aus der Geschichte gelernt. Werner Kramer, da würde ich was fragen wollen, er schreibt ja kaum oder keine neuen Texte mehr. Kannst du mir sagen, warum? Ich bilde mir ein, dass es auch aus dieser Enttäuschung herauskommt, dass Silly ihn abgelehnt hat. Ich kann mir vorstellen, dass er das widerruft. Ich habe noch niemanden erlebt, der seine Profession oder wenn der Beruf zur Berufung geworden ist, dass der dann irgendwie aufhören kann. Es behaupten Musiker immer wieder, aber die fangen immer wieder an. Ich glaube, aber sind die einzigen. Obwohl die machen ja auch weiter Musik in dieser Konstellation nicht mehr, aber die dabei bleiben, ist schon ganz erstaunlich. Die meisten machen das, bis sie umfallen. Werner Kramer, kann ich mir aber vorstellen. Der ist ein ganz entschleunigter Typ eben, im Gegensatz zu vielen anderen. Der lebt wirklich wie ein Eremit. Der geht gar nicht unter Menschen. Der fährt auch nicht weg. Also der geht tatsächlich nicht in andere Länder. Er fliegt nicht Flugzeug. Ja. Der fährt kaum Auto oder nur die notwendigsten Wege. Der kann den ganzen Tag da sitzen und seiner Katze zugucken. So ein Typ ist es. Er behauptet selber, er will abtrainieren, er möchte nur ein bisschen Prosa schreiben. Und er sagte, das Gehirn wäre ein Muskel und er wird jetzt wie ein Sportler abtrainieren. Ich muss darüber lachen. Ich finde ihn sowieso unglaublich unterhaltsam. Gibt es noch weitere Texte für Zöllner? Ich habe gesagt, Werni, das kannst du doch nicht machen. Was ist denn, wenn wir jetzt Erfolg haben? Und wir haben ja auch ein bisschen mehr Erfolg als sonst mit diesem Projekt. Heute haben wir das 10. Konzert. Von den 9 Konzerten waren 7 komplett ausverkauft. Mal sehen, wie es heute ist. Ist natürlich für uns sehr schön. Und ich habe gesagt, Werner, das kannst du mir nicht antun. Also wenn wir jetzt hier irgendwie so Erfolg haben, dann musst du doch weiterschreiben. Was soll man denn jetzt machen? Und er sagt, Dirki, für dich habe ich bestimmt noch für 2 Platten, wenn ich noch für mehr, noch in der Schublade. Da kann man ja ein bisschen dran rumschrauben. Also hat das schon ein bisschen aufgelöst schon wieder. Dann hoffen wir mal, dass wir hier auch auf Radio Marabu weiter schrauben können dran. Bleifrei. Er ist nicht kugelsicher. Er ist verletzlich, ehrenvolles Sterben, leider unersetzlich. Sein Kriegsminister fährt nie auf eine Mine, fern der Front, in seiner Panzerlimousine. Die Sehnsucht des Soldaten zielt nicht auf Heldentaten, nicht mal auf den Sieg. Er will bloß bleifrei durch den Krieg. Die Sehnsucht des Soldaten zielt nicht auf Heldentaten, nicht mal auf den Sieg. Er will bleifrei durch den Krieg. Briefe an die Liebe aus Unterständen. Er kritzelt seine Furcht hin, dort im Dreck zu enden, bis übers klamme Herz in fremdem Zank vergraben. Er fürchtet seine Liebe schon verzockt zu haben. Die Sehnsucht des Soldaten zielt nicht auf Heldentaten, nicht mal auf den Sieg. Er will bloß bleifrei durch den Krieg. Die Sehnsucht des Soldaten zielt nicht auf Heldentaten, nicht mal auf den Sieg. Er will bleifrei durch den Krieg. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. In Uniform geschissen. Von überall nur Kugel. Hungrige Hornissen. Was tut er da? Wer reitet auf seinem Arsch durchs Feuer? Leicht verdientes Geld. Ich fürchte, das wird teuer. Die Sehnsucht des Soldaten zielt nicht auf Heldentaten, nicht mal auf den Sieg. Er will bloß bleifrei durch den Krieg. Die Sehnsucht des Soldaten zielt nicht auf Heldentaten, nicht mal auf den Sieg. Er will bleifrei durch den Krieg. Die Sehnsucht des Soldaten. Wir sind fast durch mit dem Album Dirk und das Glück. Wir haben noch einen Titel. Keine Schweine. Musikalisch ziemlich vielseitig. Erzähl mal. Für mich einer der, also ein wunderbarer Text beim Lesen, aber ähnlich wie die dritte und ähnlich auch wie Engel, ein sehr schwieriges Thema. Es ist so ein Thema, was wir manchmal wegdrücken, weil die meisten von uns ja sich nicht dazu entscheiden können, jetzt vegan zu leben. Aber dieser Text, wenn man den sich genau durchliest, da vergeht er wirklich alles. Der bewirkt wirklich ein tieferes Überlegen. Und ich wusste einfach nicht, wie kann man so ein Thema rüberkriegen. Diese Sache ist eigentlich mehr aus einer Improvisation heraus entstanden. Also es klingt ja teilweise lustigerweise da mal wirklich wie eine Persiflage von Rammstein. Ist aber auf seltsame Art und Weise entstanden. Ich hatte nichts weiter als, ich wusste, wie ich es singen möchte. Und ich wusste so die drei Riffs, die darunter liegen könnten. Und so ein bisschen gehetzt wollte ich das eben machen. Und da haben wir einfach zusammen im Kreis gestanden. Nicht nur die Band, sondern auch noch unser Toningenieur, der eigentlich in einer Metalband spielt, der also dort auch die Metalgitarre eingespielt hat, und auch der Studiobesitzer, und alle waren drumherum. Und dann hatte Markus einen Klick im Ohr und spielte auf diesen Klick Schlagzeug. Mal Halftime, mal Double Time. Und wir haben, und dieses Lied ist entstanden aus einer etwa halbstündigen Improvisation. Wir haben eine halbe Stunde lang gespielt und ich war in der Mitte, habe immer auf jeden Einzelnen gezeigt, wer jetzt spielen soll, so drumherum. Und dann haben wir aus dieser halbstündigen Session im Grunde genommen dieses Lied herausgeschnitzt, kann man sagen, im Nachhinein. Also haben aus einer halben Stunde eben da, wie ich, 5 Minuten gemacht oder was das ist. Und ich finde es sehr gelungen, also auch so diese. Es ist eben auch musikalisch irgendwie, na, von so einer absoluten Freiheit wird es immer enger. Der Song wird immer enger. Mir gefällt es ganz gut. Die einzige Möglichkeit, diesen Text rüberzukriegen, den ich gelesen ganz wunderbar empfand, aber für mich im Gegensatz zu anderen Texten schwierig umsetzbar. Ich war auch schockiert bei dem Text, der geht ja an die Grenze des industriellen Tötens ran bei den Schweinen. Wir haben gerade die Woche den Snowden-Film von Oliver Stone gesehen, der an einer Stelle auch diesen Bezug hin zum industriellen Töten bei diesen Drohnenmorden herstellt. Und das ist ja fast das Weiteste, wohin man gehen kann, auch in solchen Texten. Insofern finde ich das ein sehr, sehr kantiges Ende. Ich bedanke mich bei dir fürs Interview. Wir wollen den Titel jetzt auch spielen. Ja. Ich will vielleicht noch was dazu sagen. Also wir haben den Song mal aus Spaß zu Peter geschickt und die finden es ganz toll und wollen es bei sich reinsetzen und wir haben ein Video gemacht jetzt davon. Also wir wussten nicht wie. Peter hat gesagt, hier habt ihr Bilder und da haben wir diese fürchterlichen Schlachthof-Szenen gesehen, wo die da irgendwie wie Piraten einfallen und diese komischen Champignon-Schweine, die da verängstigt zusammen zu knäulen, verwoben sind, das hat mich schon ganz schön fertig gemacht. Wir haben jetzt ein Video gemacht, wir wussten nicht so richtig, wie wir das umsetzen wollten. Wir wollten diese Bilder nicht nehmen, weil das passt irgendwie nicht zu dieser Musik, weil die Musik eine Persiflage ist eigentlich. Ja. Und da haben wir auch eine Persiflage als Video gemacht. Wir haben einfach uns ganz simpel irgendwelche Schweinenmasken ausgeliehen und haben das Familienleben eines Schweines nachempfunden. Also wir hatten mit Schweineköpfen haben wir das gemacht, was wir als Menschen auch machen. Und im Garten irgendwo haken, irgendwo einkaufen. Wir waren dann schön in der Metro, haben Fleischmassen gekauft. Und alles war ganz lieb. Die Schweinemutti hat gekocht. Und dann ist der Schweinepapi ist dann unten in den Keller gegangen. Und unten im Keller waren Menschenknäuel. Was wir selber natürlich auch dargestellt haben, halbnackt in Unterhemden. Wir waren ganz verängstigt in einer Ecke und der liebe Schweinepapi hat sich einen rausgeholt und zum Schluss gab es ein Festmahl und da lagen ein paar Füße und ein paar Hände so auf dem Tisch. Also ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Wir haben noch nicht geschnitten, aber mal sehen, was es wird. Herz sagt hier der Schöpfer drauf. Und sich die armen Schweinefrosche klappen ihre Kehlen auf. In unteren Flüsschen fließt das Blut, die Blutwurst fordert auch Tribut. Die Leute essen gern und fett. Das gibt uns unser täglich Mett. Ihre Herzen sind so groß, wie unsere, sie platzen schier. Vor Furcht, die Furcht ist grenzenlos. Sie haben Angst, genau wie wir. Sie sind wie wir verletzbar und vertrauen uns um einen guten Grund. Leider sind wir nicht wie sie, drum gelaufen für das Vieh. Keine Schweine, wir essen keine Schweine mehr. Keine Schweine, nein, wir essen keine mehr. Keine Schweine, wir essen keine Schweine mehr. Keine Schweine, nein, wir essen keine mehr. Wir tun das ungestraft, kann sein. Eines Tages bei Sonnenschein bricht unter uns der Boden ein. Wir essen keine Schweine mehr. Nein, wir essen keine mehr. Eines Tages bei Sonnenschein bricht unter uns der Boden ein. Boden ein.